Übungssatz 3. Hörverstehen. Aufgabe 1. Telefongespräch mit einem Sport- und Fitnesscenter. Sie hören jetzt ein Telefongespräch zwischen Herrn Wimmer, der sich für diverse Angebote im Fitnessstudio interessiert, und Frau Heimann, die im Fitnesscenter für die telefonische Auskunft zuständig ist. Angaben zum Inhalt des Gesprächs finden Sie in der Aufgabe. Notieren Sie während des Hörens die Informationen, die Frau Heimann auf die Fragen von Herrn Wimmer gibt. Zu diesem Gespräch sollen Sie 10 Aufgaben lösen. Sie hören das Gespräch einmal. Sehen Sie sich jetzt die Aufgaben Nummer 1 bis 10 auf dem Notizenblatt an. Lesen Sie bitte auch die Beispiele 1 und 2.